Jo, hier ist Fresh Dumbledore mit seinem krassen Flow. Checkt es aus! Go, go, go! Hier, kommt mal, krasser Flow! Das ist meine Flow! Hört in meine Stimme, Flow! Hier ist so eine schleimige Scheiße! Scheiße! Flüssiger Stuhlgang! Klick und alle dran, ich bin...